Wir sind wieder die MMA Radio UFC News. UFC Berlin ist vorbei. Und die letzten Tage habe ich wirklich genutzt, um mich so ein bisschen zu regenerieren, denn Berlin war schon sehr aufregend und vor allem, es hat mich wirklich geschlaucht, hätte ich nicht gedacht, aber wenig Schlaf, viel zu tun, aber es war eine tolle Zeit und solltet ihr so eine Art, ja, kleinen Mini-Bericht von mir nochmal hören wollen, es gibt ja die Ausgabe Nummer 81, ich glaube Nummer 81, da habe ich so eine Art Mini-Tagebuch zusammengeschnitten, 55 Minuten, da könnt ihr mich so ein bisschen über die Tage begleiten, die ich in Berlin erlebt habe. Hört es euch einfach mal an oder schaut es euch auf YouTube an, wie auch immer. Direkt Footage habe ich nicht gedreht, aber es reicht ja, Audio reicht ja. Also da müssen wir uns dann auch mal ein bisschen, einfach mit dem Kleineren zufrieden geben, sage ich jetzt einfach mal. So, aber es soll ja hier um die News gehen und da gab es dann doch wieder einiges, was so angefallen ist in den letzten 7 Tagen. Das Hauptthema der vergangenen Woche war natürlich alles rund um den Kampf John Jones gegen Alexander Gustafsson. Zwischenzeitlich hat sich auch nochmal Daniel Cormier mit eingeschaltet. Und zwar sagte DC zu Beginn dieser Woche, wenn Jones wegen Geld oder anderer Probleme nicht seinen Vertrag unterschreiben will, dann kämpfe ich gegen Alexander Gustafsson. Allerdings sollte es um den Interimstitel gehen. Das ist seine Einschränkung gewesen. Auch Alexander Gustafsson hat das für sich eingeräumt und hat gesagt, okay, ja, ich kämpfe gegen DC, aber nur, wenn es um den Interimstitel geht. DC hat außerdem noch gesagt, wenn es um einen Titel geht, kann ich jederzeit kämpfen. Es geht mir nicht um Jones, dass ich gegen ihn kämpfen kann, sondern es geht mir um den Light Heavyweight Titel. Warum hat er gesagt, dass er jederzeit kämpfen kann? Daniel Cormier hat Knieprobleme, das ist mittlerweile relativ sicher, auch wenn Dana White mir persönlich beim Scrum gesagt hat, dass es keine Probleme gibt mit Daniel Cormier und seinem Knie, aber dazu kommen wir später noch. Gustafsson hat seinen Vertrag ja bereits vor 2 Wochen oder so unterschrieben und als eigentliches Datum für den Kampf John Jones gegen Alexander Gustafsson war ja der 30. August eingeplant. Das wäre UFC 177 gewesen. Nur nochmal als kleiner Reminder für euch. So, dann muss ich euch an noch was erinnern, nämlich Dana White hat ja gesagt, dass John Jones ebenfalls einen neuen Vertrag unterschreiben muss, um gegen Alexander Gustafsson zu kämpfen. So in der Art hat er es jedenfalls erklärt. Das hat er jetzt allerdings wieder revidiert im Laufe der Woche. Ich glaube, am Dienstag oder so meinte er, die Leute denken, wir befinden uns in Vertragsverhandlungen mit John Jones. Das stimmt aber so nicht. John Jones hat noch einen laufenden Vertrag für 5 Kämpfe. Okay, hat man sich da gedacht. Wieso erzählst du uns denn dann im Vorhinein, man müsse mit John Jones noch den neuen Vertrag irgendwie austüfteln, wenn er doch noch 5 Kämpfe hat? Tja, und was auch interessant war, ihr könnt euch vielleicht erinnern, bei diesen Embedded-Videos, die es da gab, gab es auch mal eine Szene, da siehst du Dana White, der mit Lorenzo Fertitta spricht und Dana fragt Lorenzo, are we going to get a deal done? Und natürlich war das auf John Jones bezogen, denn Fertitta hat zu dem Zeitpunkt mit John Jones Manager telefoniert und John Jones Manager hat dann in diesem Embedded-Video gesagt am Telefon, I hope so. Also auch da wurde uns mehr oder weniger so ein bisschen vorgegaukelt, dass hier Vertragsverhandlungen laufen mit John Jones und der UFC. Das scheint ja auch nicht der Fall gewesen zu sein. Jetzt hat man sich am Donnerstag mit John Jones mal getroffen. Oder ich muss es anders erzählen. Letzte Woche hat man sich auch schon mit John Jones getroffen. Fangen wir mal so an. Letzte Woche hat man sich auch schon mit John Jones getroffen. Und da hat John Jones klipp und klar gesagt, ich möchte nicht gegen Alexander Gustafsson kämpfen. Ich möchte als nächstes gegen Daniel Cormier kämpfen. Das hat wiederum natürlich für einen großen Aufschrei im Netz gesorgt. Und John Jones ist ja mittlerweile, was das Betrollen von vermeintlichen Fans angeht, ein Experte. Dementsprechend hat er auch diesmal wieder zugeschlagen und hat ein Video auf YouTube gestellt, in dem er so ein bisschen dann diese, ich sag das in Anführungsstrichen, Fans, ja, einfach mal fragt. Also ihr meint, wenn ich gegen Daniel Cormier antrete, einem ehemaligen Strikeforce-Champion und unbesiegten Wrestler, macht mich das zum Feigling. Weil das war natürlich der Tenor im Netz, dass John Jones versucht, Gustafsson aus dem Weg zu gehen, weil er Angst vor ihm hätte. Und die Frage von John Jones, ob er ein Feigling sei, wenn er gegen DC kämpfen möchte, Die ist berechtigt, denn ich sehe es auch nicht so. Ja. Er unterstreicht seine Aussage in dem Video dann noch mit: Ich habe Gustafsson schon besiegt, egal wie knapp es war, es ist meine Karriere, nicht eure. Und das sollte man nicht einfach mal so hinnehmen, sondern darüber sollte man mal wirklich nachdenken. Was er eigentlich sagt, ist: Ich möchte gegen die Besten der Besten kämpfen und ich möchte sie besiegen. Und aus seiner Sicht hat er halt Gustafsson schon besiegt und aus John Jones Sicht macht als nächstes Daniel Cormier Sinn, weil er momentan aus John Jones Sicht der beste Light Heavyweight ist, nach ihm selbstverständlich. Und deswegen kann ich schon verstehen, dass er gesagt hat, ich würde gerne gegen Cormier antreten und nicht gegen Gustafsson. So, es hat sich dann alles so ein bisschen aufgeschaukelt. Am Mittwoch wurde immer mehr klar, dass es diese Woche zu einer Entscheidung kommen muss. Dana White hat am Mittwoch auch nochmal gesagt, Gustafsson bekommt seinen Titelkampf, egal was John Jones sagt. Er ist, Dana White war natürlich ziemlich angepisst, ist ja logisch. Und meinte dann auch, John Jones ist die Nummer 1 Pound for Pound in der Welt. Da lehnt man keine Kämpfe ab, sagt er. Und er sagt auch noch, Dana White, dass John Jones immer davon spricht, dass er der größte Kämpfer aller Zeiten werden will. Und Dana sagt, dann musst du auch gegen jeden kämpfen und die besiegen. Wie gesagt, stimmt natürlich, aber er hat ihn ja schon besiegt, den guten Alexander Gustafsson. Deswegen, wie gesagt, ich tendiere hier so ein bisschen zu John Jones, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich verstehe, von welcher Perspektive er die aktuelle Situation beurteilt. Daniel Cormier hat sich dann auch nochmal zu Wort gemeldet und meinte, selbst ich bin der Meinung, dass Alexander Gustafsson ein Rematch verdient hat. Und am Donnerstag wurde dann endlich auch bekannt, es wird John Jones gegen Alexander Gustafsson 2 geben am 27.09. bei UFC 178 in Toronto. Allerdings ist das noch nicht hundertprozentig sicher, dass Toronto auch der Veranstaltungsort wird. Schweden ist wohl raus, wobei am 4.10. oder für den 4.10. war ja ein Event in Schweden angekündigt oder ist immer noch angekündigt. Deswegen, man kann sich noch nicht hundertprozentig sicher sein. Toronto ist jetzt mal vorläufiger Veranstaltungsort. Aber wie gesagt, das ist noch nicht sicher. Wir können dann noch eine Veränderung am Veranstaltungsort oder da könnte uns noch eine Veränderung am Veranstaltungsort bevorstehen. So muss man sagen. John Jones hat sich natürlich dann auch endlich mal zu Wort gemeldet und hat so ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht und hat gesagt, es gab nie Probleme mit meinem Vertrag. Ich musste einfach nur noch nach Las Vegas fliegen und mit Lorenzo und Dana reden. Jetzt kämpfen wir am 27.09. und das ist völlig okay für mich. Außerdem sagt er, ich glaube, dass DC für mich ein schwererer Gegner ist, aber die Fans wollen mich unbedingt gegen Gustafsson sehen. Und da gebe ich John Jones sogar recht. Ich glaube auch, dass DC aktuell für John Jones ein schwererer Gegner wäre. Ich glaube nicht, dass sich John Jones nochmal so die Butter vom Brot nehmen lassen wird, wie im ersten Kampf gegen Gustafsson. Wenn auch Alexander Gustafsson mit Sicherheit mehr Selbstvertrauen hat als im ersten Kampf und auch weiß, dass er John Jones gefährlich werden kann und vor allem John Jones diesen Reichweitenvorteil nicht mehr für sich ausspielen kann. Das sind alles so Punkte, die dafür sprechen, dass wir erneut einen tollen Kampf sehen werden. Jedenfalls hoffe ich das. John Jones hat auch noch ein bisschen erklärt, was das Problem war mit dem, was habe ich vorhin gesagt, 30. August, mit diesem Datum. Ihr erinnert euch, da sollte ja eigentlich der Kampf stattfinden. Und da meinte John Jones, mein Bruder heiratet im Juli und deswegen wollte ich gerne später kämpfen. Am liebsten erst im Oktober oder im November. Letzten Endes wollte er einfach, wie es aussieht, voll auf den Putz hauen im Juli und sich da betrinken und vollfressen. Und das passt natürlich nicht in so ein Trainingscamp. Von daher glaube ich, ist dieser 27.09. ein Kompromiss, mit dem John Jones jetzt leben muss. Daniel Cormier hat sich auch nochmal am Freitag zu Wort gemeldet, hat gemeint, jetzt konzentriere ich mich nur auf mein Knie, guck, dass das wieder in letzten Endes in Ordnung kommt und dann kämpfe ich gegen Jones oder Gustafsson als nächstes. Also zum Thema Knie und Daniel Cormier, es gibt die Gerüchte, dass er Kreuzbandprobleme hat. Andere sagen, es ist nur eine Kleinigkeit am Meniskus, so richtig weiß man es also nicht. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass es wichtig ist, dass Daniel Cormier sich da jetzt drum kümmert, weil, wie er auch richtig sagt, er hat jetzt die Zeit dafür, um sich um sein Knie zu kümmern. Schlimmer wäre es dann, wenn es kurz vor einem Titelkampf zum Beispiel irgendwie da Probleme gibt und er müsste den Titelkampf absagen. Von daher wichtig, dass er sich jetzt da so ein bisschen auskurieren kann. Dann gibt's Neues zu Vitor Belfort, denn es ist endlich passiert. Vitor hat die Testergebnisse seines Dopingtests vom 7.2. veröffentlicht. Ihr wisst es, Vitor Belfort wird jetzt bei UFC 175 auf JR Sonnen treffen, dazu kommen wir nachher auch nochmal kurz. Und er muss am 17.06. bei der NSAC vorsprechen, um eine Lizenz für einen Kampf in Las Vegas zu bekommen. Und ich denke mal, da wird sich Vitor Belfort gedacht haben, es wäre jetzt nicht schlecht, wenn ich mich in der Öffentlichkeit als loyaler Sportsmann präsentiere. Dementsprechend veröffentliche ich meinen Dopingtest vom 7.02. Und siehe da, am 7.02. war sein Testosteronwert auch deutlich erhöht. Das muss man sagen, aber man muss einschränken. Vitor Belfort hat noch 6 weitere Testergebnisse veröffentlicht. Und alle anderen Testergebnisse, da war er entweder im Normalbereich, was Testosteronwert angeht, oder sogar, oder er hatte sogar zu wenig Testosteron, so muss man sagen. Also sprich, das, was Dana White beim Scrum gesagt hat in Berlin, dass die Ärzte oder diverse Ärzte die Testergebnisse anzweifeln, ist, glaube ich, nicht ganz richtig. Ich glaube, was hier der Fall ist, ist halt, du hast 7 Tests. Ein Test war deutlich erhöht, die anderen 6 Tests waren im Rahmen, aber nur ein Test wurde halt offiziell von der NSAC abgenommen. Also, ich meine, alle anderen 6 Teste sind zwar legitime Ärzte, sage ich jetzt einfach mal, aber ja, also die NSAC ist halt unabhängig, ja. Die anderen 6 Tests hat Vitor Belfort selber veranlasst und inwiefern da noch von Unabhängigkeit gesprochen werden kann, muss man in Frage stellen. Fakt ist, alle anderen 6 Tests waren in Ordnung. Der erste Test zum Beispiel war nur ganz, ganz leicht erhöht. Der erste Test fand nämlich noch vor dem 7.2. statt, nämlich am 1.2., also eine Woche davor. Und da war sein Testosteronwert noch im Rahmen, aber leicht erhöht. Und er sagt, er hat zu dem Zeitpunkt noch Testosteron zu sich genommen. Und deswegen hat halt dieser Wert dann noch relativ stark geschwankt, beziehungsweise war auch erhöht. Denn schon Ende Februar, beim dritten Test, den er gemacht hat, war sein Wert völlig okay. Also es scheint wirklich so, als ob er im Februar begonnen hat, Testosteron abzusetzen. Und mittlerweile sind die Werte völlig in Ordnung, beziehungsweise sogar zu niedrig. Das spricht jetzt dafür, dass Belfort auch auf JR Sonnen treffen kann bei, jetzt müssen wir nochmal überlegen, UFC 175. Ich hoffe, dass es dazu kommt. Ich hatte noch eine Meldung. Hier ist er genau, zu diesem Kampf nämlich. Denn da ist weiterhin die Gewichtsklasse unklar. Ihr wisst, JR Sonnen geht davon aus, dass der Kampf zwischen ihm und Vitor Belfort im Light Heavyweight stattfindet. Und Dana White hat gesagt, nee, das ist im Middleweight, also sprich 185 Pfund. Und jetzt hat JR Sonnen gesagt, ich wiege zurzeit 236 Pfund. Ich habe also 30 Tage, um 51 Pfund zu verlieren. Ich weiß nicht, ob sowas möglich ist, sagt JR Sonnen. Klingt auch als schwierige Aufgabe oder klingt nach einer schwierigen Aufgabe, so muss ich sagen. Und JR sagt auch, ich habe einen Vertrag unterschrieben für einen Kampf im Light Heavyweight. Ich hoffe, dass Dana sich nur versprochen hat. Aber wenn es wirklich im Mittelfeld stattfinden sollte, dann wird es halt eben ein Kampf im Middleweight sein. Und dann kriegt er das auch irgendwie hin. Außerdem hat sich JR Sonnen zum Thema Number One Contender Kampf geäußert. Auch da nochmal kurzer Reminder. Letzte Woche hat JR Sonnen bei UFC Tonight gesagt, dass der Kampf zwischen ihm und Vitor Belfort der Number One Contender Kampf fürs Middleweight ist. Dana White hat dann später gesagt, also für Vitor Belfort ist klar, wenn er gewinnt, trifft er als nächstes auf den Middleweight Champion. Aber wenn JR Sonnen gewinnt, ist das überhaupt nicht gesagt. Und zu diesem Thema sagt JR Sonnen, ist doch ganz klar. Vitor Belfort ist der Nummer 1 Herausforderer. Dieser Titel steht zur Disposition, wenn er gegen mich kämpft. Und wenn ich ihn besiege, dann bin ich der Nummer 1 Herausforderer. Sprich, JR Sonnen sieht diese Position Nummer 1 Herausforderer als Titel an. So wie wenn du halt den UFC-Belt trägst. Und dementsprechend steht dieser Titel auch immer zur Disposition, wenn es zu einem Kampf kommt. Ist ein bisschen schwierig, das so zu sehen. Ich kann aber verstehen, woher er kommt. Ich meine, JR Sonnen ist ein Profi am Mic und ich glaube, in die Richtung geht das hier auch. Also ich halte nichts davon, wenn JR Sonnen Vitor Belfort besiegt und dann einen Titelkampf bekommt. Ja, natürlich, wenn JR Sonnen Vitor Belfort besiegt, das wäre natürlich ein Statement. Also dann kann man sich schon drüber unterhalten, ob er möglicherweise nicht zu den Top-Contendern gehört. Aber ich glaube, er bräuchte dann nochmal einen Kampf oder so, um seine Leistung zu unterstreichen und dann könnte er auf zum Beispiel Chris Weidman treffen. Er hat das dann auch verglichen mit dem Titelkampf jetzt zwischen Chris Weidman und Lyoto Machida und meinte, das ist wie wenn Weidman jetzt sagen würde, der Titel steht nicht auf dem Spiel im Kampf zwischen Lyoto und mir. Das ist, wie gesagt, aus meiner Sicht ist das ein bisschen Quatsch. Also ich finde, das kannst du nicht vergleichen, weil Number One Contender ist halt kein Titel im klassischen Sinne, sondern das ist halt ein Ranking, ja, und es kämpft ja auch nicht immer automatisch die Nummer 1 gegen den Champion, ja, also das gibt's ja auch oft genug. Bestes Beispiel TJ Dillashaw. Was haben wir dann? Ach so, genau. UFC Berlin ist gerade in the books, wie man ja im Englischen sagt. Und da steht Dublin schon an. Und ja, ich muss sagen, Dublin, das wird eine tolle Show werden. Mitte Juli findet die schon statt. Ich glaube am 16. Da müsste ich jetzt aber nochmal nachgucken. Kann ich ja machen. Wir sind ja da flexibel, was das angeht. Gucke ich einfach mal auf mmaradio.de. Unsere Homepage, da findet ihr nämlich direkt gleich ganz oben dann so ein Banner. Und das findet am 19.07. statt. UFC Dublin mit dem Main Event Conor McGregor gegen Diego Brandão. Cole Miller fällt ja aus, habe ich, denke ich, mal drüber berichtet. Mittlerweile weiß ich überhaupt nicht mehr, über was ich alles schon berichtet habe und über was nicht. Diese Woche gingen die Tickets on Sale für Dublin. Am Mittwoch durften die die Fight Club Mitglieder zuschlagen. Am Donnerstag gab es dann Karten für die Newsletter Abonnenten beziehungsweise für alle, die auf Twitter auch so ein bisschen mmaradio.de gefolgt haben oder gefolgt sind. Denn ich habe einen Code veröffentlicht, dass man auch als ganz normale User schon mal Tickets sich sichern konnte. Und am Freitag durfte dann der Normalo sich bei den Tickets bedienen. Allerdings hat das nicht lange angehalten. Nach wenigen Minuten war UFC Dublin restlos ausverkauft. Es gibt nur noch solche VIP-Packages, die unfassbar teuer sind. Sind vierstellige Beträge. Also wenn ihr die übrig habt, könnt ihr gerne nach Dublin reisen. Ich finde es ein bisschen teuer, muss ich ganz ehrlich sagen. 8000 Karten sind jetzt verkauft worden. Also die Halle ist nicht so riesig, 8000 Leute, aber die Stimmung wird phänomenal sein. Und solltet ihr die Möglichkeit haben, dahin zu gehen, macht das. Nutzt das aus. Ich weiß auch von einem unserer Hörer, der nach Dublin fahren wird. Und ich bin gespannt, was er zu berichten weiß. Mit Sicherheit wird es eine großartige, phänomenale Show werden mit einer unvergesslichen Stimmung. Da bin ich mir sicher. Dann gibt's eine Erweiterung in Sachen Fight Pass, so muss man sagen. Und zwar bislang gibt's ja bei Fight Pass nur UFC-eigenen Content, sprich WEC, Affliction, Pride, UFC-Content etc. pp. Alles, was rund um die UFC jemals aufgekauft worden wurde, kann man da sehen. Jetzt gibt zum ersten Mal fremden Content, sage ich mal. Und zwar gibt es in Zukunft alle Invicta-Events auf dem Fight Pass zu sehen. Invicta selber, das ist ja eine MMA-Organisation, die nur Frauenkämpfe veranstaltet. Die gibt es seit 2012, haben bislang 7 Shows abgehalten. In Zukunft werden alle Live-Shows auf dem Fight Pass live gestreamt. Dazu kann man sich die vergangenen 7 Shows auf dem Fight Pass angucken. Die erste Live-Show ist für den Spätsommer geplant. Und was ganz wichtig ist, was vor allem der UFC ganz wichtig ist, Invicta wurde nicht von der UFC gekauft, sagt UFC Chief Content Officer Marshall Selesnik. Selesnik, so würde ich ihn aussprechen. Und er meinte auch, wir sind in dem Fall nur Vertreiber. Man spricht von einem langfristigen Vertrag. Und die UFC freut sich auf die Zusammenarbeit. Ganz kurz vielleicht nochmal so ein Roundup. Invicta hat insgesamt 5 Gewichtsklassen von 105 Pfund bis 145 Pfund. Und wie gesagt, im Spätsommer soll es das erste Event dann auf dem Fight Pass geben. Man munkelt, dass der Main Event Chris Justino, also Cyborg, gegen Idiane Gomez lauten soll. Es soll dann um den Featherweight-Titel gehen. Und ich find's toll. Also alle Invicta-Events, die ich bis jetzt sehen konnte, fand ich phänomenal. Von daher freue ich mich, dass Invicta in Zukunft via Fight Pass empfangbar sein wird. Und ja, die 9 Euro oder 8 Euro, die lohnen sich wirklich mittlerweile, finde ich, also mehr als alles andere, was ich sonst so an laufenden Watch-Ever- und Love-Film-Geschichten abgeschlossen habe. Also Fight Pass kann ich nur jedem ans Herz legen. Dann rückt ein mögliches Anderson Silva Comeback immer näher, denn Ed Soares, das ist Anderson Silvas Manager, hat in einem Interview jetzt bestätigt, dass Anderson Silva auf jeden Fall wieder zurückkommen wird, entweder Ende des Jahres, aber es sieht wohl eher nach Anfang 2015 aus. Und Ed Soares wurde natürlich auch gefragt, gegen wen möchte denn Anderson Silva kämpfen, wenn er zurückkommt? Und Ed hat gemeint, Michael Bisping, Kong Li sind so Kandidaten, aber sehr, sehr gerne auch gegen Nick Diaz. Denn laut Soares ist Diaz und oder sind Diaz und Anderson die besten Boxer in der UFC und er würde die gerne gegeneinander sehen. Das lasse ich übrigens mal so im Raum stehen, dass die beiden die besten Boxer seien in der UFC. Und Nick Diaz hat sich auch schon zu Wort gemeldet. Er meinte, wenn die Kohle stimmt, kämpfe ich auch gegen Anderson Silva. Das hat er ja schon immer gesagt und er wollte ja auch schon immer gegen Anderson Silva kämpfen. Und jetzt scheint es so zu sein, als ob Diaz aus dem Retirement wieder kommen würde, wenn im Endeffekt die Kohle stimmt. Er sagt auch noch, also Nick Diaz, dass wenn es zu diesem Kampf kommen würde, dass der größte Kampf aller Zeiten in der UFC werden würde. Es ist vielleicht, ja, diskussionswürdig, diese Aussage. Aber Fakt ist eins, das Comeback von Anderson Silva wird so oder so riesig werden. Und wenn er dann auch noch auf Nick Diaz trifft, dann wird es wirklich richtig, richtig, richtig groß werden. Also auch was die Pay-per-View-Verkäufe angeht. Von daher vielleicht nicht der größte Kampf der UFC-Geschichte, aber es könnte einer der Pay-per-Views werden, die die meisten Buys ja, erzielen wird. Das könnte ich mir schon vorstellen. Nochmal ganz kurz zurück zu Jael Sonnen. Der könnte nach seiner Fight-Karriere vielleicht mal UFC-Boss werden. Jedenfalls sagt es Dana White. Beim Scrum in Berlin hat er nämlich eine Frage beantwortet, was eigentlich nach ihm kommen soll. Was passiert, wenn Dana White mal sagt, ich habe keine Lust mehr, hier der Winke-August der UFC zu sein? Und da meinte Dana White, Jael Sonnen wäre eine fantastische Wahl, um irgendwann mal UFC-Boss zu sein. Aber Dana schränkt das Ganze auch gleich ein und sagt, bei Jill weißt du halt nie, ob es Show ist oder ob er die Wahrheit sagt. Und das könnte natürlich ein Problem sein, wenn du ja als UFC-Boss in der Öffentlichkeit auftreten musst, wenn Leute immer davon ausgehen müssen, dass du hier gerade eine Show abziehst. Dana hat aber auch gleich dazu gesagt, das muss ich an der Stelle auch nochmal ganz kurz anmerken, dass er nicht in nächster Zeit irgendwie einen Abgang plant oder irgendwas, ja. Er meint auch, dass Jael Sonnen aktuell ganz andere Möglichkeiten hat in seinem Leben und wahrscheinlich noch nicht mal die Zeit hätte, gerade diesen Posten als UFC-Boss ja, zu übernehmen. Aber trotzdem finde ich interessant, dass Dana White Jael Sonnen als seinen Nachfolger, ich sag mal, auserkoren hat. Dann habe ich in der letzten Samstags-News-Ausgabe, muss es gewesen sein, oder vielleicht auch Freitag, ich habe den Überblick verloren, eine Meldung drinne gehabt, dass man in Sacramento bei den Alpha Male Guys ja so ein Foto gepostet hat, dass es ein Bang Muay Thai Seminar gab und erinnert euch mit Sicherheit, da hat einer, ein ganz hinterlistiger Schelm, Hennen Barau in dieses Seminar eingetragen. Und das Bild wurde dann natürlich bei Instagram hochgeladen, ging um die Welt. Und jetzt hat sich Jose Aldo, Teamkollege von Hennen Barau, zu Wort gemeldet und meinte, wie oft hätten wir schon ein Seminar für Uriah Faber abhalten müssen? Und da spielt er natürlich darauf an, dass Faber sowohl gegen Aldo als auch zweimal gegen Barau verloren hat. Beide, wie gesagt, bei Nova und Yao, Teamkameraden, möchte ich fast schon sagen. Und Jose Aldo fährt fort, das war respektlos. Wir haben diese Jungs immer besiegt. Faber hat immer gegen uns verloren und wir haben sowas nie gemacht. Wir haben sie immer respektiert. Ja, das davon gehe ich jetzt mal aus. Auf jeden Fall haben sie keine Instagram-Bilder oder auf Instagram Bilder hochgeladen, die sich ja, irgendwie in dieser Art ausgedrückt haben. Wir haben sogar versucht, ihnen zu helfen, sagt Jose Aldo. Es muss wohl irgendwie so eine Sache gegeben haben, dass wenn irgendwelche von Team Alpha Male in Brasilien gekämpft haben, dass die sich dann bei Nova União so ein bisschen ja akklimatisieren konnten. Ja, muss ja aufgrund der Zeitverschiebung und vielleicht auch aufgrund der Witterungsunterschiede ein bisschen früher nach Brasilien und muss dann immer noch trainieren und da müssen wohl einige von Team Alpha Male bei Nova União mal so ein bisschen mittrainiert haben. Jose Aldo sagt außerdem noch, wir werden uns wieder treffen. Ich habe bald einen Kampf gegen Chad Mendes und Barão wird irgendwann wieder auf Dillashaw treffen und wir werden es ihnen zurückzahlen. Also das sind natürlich markige Worte von Jose Aldo. Ich kann mir schon vorstellen, dass die ziemlich angepisst sind da bei Nova Uniao, dass Team Alpha Male jetzt da so einen Dicken macht. Oh mein Gott, lass den Jungs doch jetzt ihren Spaß. Sie haben so lange drauf warten müssen. Und Aldo sagt's doch, im Endeffekt war das jetzt zum ersten Mal ein Sieg von Team Alpha Male über Nova Uniao. Und ja, der nächste Kampf steht schon wieder an, Aldo gegen Mendes. Und dann können sie sich dafür revanchieren und dann, ja, können sie sich freuen. Tyron Woodley hat sich diese Woche auch zu Wort gemeldet und hat die Aussage von Dana White kommentiert. Und zwar folgende, die Geschichte, dass es ging ja darum, wer als nächstes auf Johnny Hendricks treffen wird im Welterweight. Und Dana hat ja gesagt, wir machen jetzt den Kampf Matt Brown gegen Robbie Lawler und der Gewinner aus diesem Kampf ist definitiv dann der Nummer 1 Herausforderer und wird auf Johnny Hendricks treffen. Und Tyron Woodley war so ein bisschen angepisst, weil er gemeint hat, ja, das haben sie halt zu mir und zu Rory McDonald auch gesagt. Die beiden treffen ja bei 174 aufeinander. Und auch da hieß es, Jungs, wenn ihr eine einigermaßen ordentliche Performance abliefert, dann wird der Gewinner auf Johnny Hendricks treffen. Und Tyron Woodley meint, dass Dana mit Sicherheit allen Top-Guys im Welterweight genau das sagt. Und ja, letzten Endes kotzt ihn das natürlich schon so ein bisschen an. Aber er sagt, so ist es halt einfach. Er wird seine oder er wird die bestmögliche Performance versuchen zu bieten bei UFC 174 und dann wird er halt abwarten, was passiert, Verletzungen etc. pp. Kann ja alles noch dazwischen kommen und dann wollen wir mal sehen, wer als nächstes den Titel-Shot bekommt, sagt der gute Tyron Woodley. Dann komme ich ganz kurz zum Ultimate Fighter Finale in Brasilien. Falls ihr es nicht mitbekommen habt, Performance of the Night ging an Stipe Miocic und Wally Alves. Fight of the Night, Kevin Sousa gegen Mark Ediva. Und ja, es gab ein paar Meldungen, die ich jetzt hier gerne noch mit einbringen möchte. Unter anderem hat sich Honey Jason in der ersten Runde die linke Hand gebrochen im Kampf gegen Robbie Peralta. Eine OP ist erforderlich und er fällt mindestens 3 Monate aus, nicht 3 Wochen, würde ich jetzt sagen. Außerdem sind die Quoten reingekommen, die Einschaltquoten für das Finale, das ja auf Fox Sports One lief. Und ja, das waren nicht so gute Zahlen, denn es war die am wenigsten geschaute Samstagabendshow, seit die UFC einen Deal mit einem ja größeren TV-Sender hat. Also seit 2005 war das die am wenigsten geschaute UFC-Show. Die Prelims allerdings, die liefen ungewöhnlich gut. Ich habe auch ein paar Zahlen. Die Maincard wurde von 609.000 Zuschauern gesehen und die Prelims von 560.000. Also da ist der Unterschied nicht so gravierend. Nur mal zum Vergleich. Der der Eric Silva gegen Matt Brown Kampf, der wurde von 655.000 Leuten gesehen. Das war die Maincard. Und die Prelims haben sich nur 125.000 Leute angeguckt. Allerdings lief die auch auf Fox Sports 2. Vielleicht besser zum Vergleich, Hendo gegen Shogun auf Fox Sports One, 936.000 Leute haben sich das Ganze angeguckt, die Maincard und die Prelims nur 369.000. Das heißt, im Endeffekt, die Prelims liefen noch ganz gut und dann hatten die Leute entweder keinen Bock mehr und haben ausgeschalten und die Leute, die sich nur auf die Maincard gefreut haben, haben dann eingeschalten. Oder ja, das Interesse war einfach nicht so groß an diesem Event. Auch in der Halle war es ja wirklich leer. Muss man ja sagen, ist ja fast schon ungewöhnlich für Brasilien-Events. Dann hat sich Maldonado zu Wort gemeldet, der ja keine ganz so gute Performance abgeliefert hat. Und das hat er im Endeffekt dann auch selber nochmal gesagt. Er meinte, das war das schlimmste Resultat überhaupt. Es war die schlimmste Art und Weise, diesen Kampf zu verlieren. Eine ganz grauenhafte Performance. Wenn ich ausgepowert gewesen wäre, wenn ich nach 4 oder 5 Runden müde geworden wäre, hätte ich das irgendwie noch der kurzen Vorbereitungszeit ankreiden können. Aber das war nicht der Fall. Es konnte nicht schlimmer laufen. Ja. Außerdem sagt er, ich hätte besser auf meine Ecke hören sollen. Die haben mich gewarnt, dass Stipe Miocic auch gegen Roy Nelson den Schlagabtausch gesucht hat und mit Sicherheit gegen mich auch nicht zurückstecken wird. Ich wollte Stipe gleich zu Beginn ausnocken und war zu unvorsichtig. Was sagt uns das? Maldonado ging hier in diesen Kampf und ging wirklich davon aus, hier so ein Upset zu landen, und zwar indem er ja Stipe Miocic überrascht, aber Miocic ja hat das Ding ganz ganz locker für sich entscheiden können, hat sich da überhaupt nicht in Bedrängnis bringen lassen, und Maldonado meinte dann auch noch, ich will jetzt nach Amerika gehen und dort an meinem Wrestling und an meine Boxing Skills arbeiten. Und er meinte auch, dass seine Boxing-Skills outdated sind. Ich erinnere daran, dass Fabio Maldonado ja mal als großer Boxer in der UFC galt, als einer der besten Boxer überhaupt. Und er selber sagt jetzt, ja, mag sein, aber ich finde, mein Boxing ist outdated. Das ist zumindest mal eine Möglichkeit, mit seiner Niederlage umzugehen und sich da dann irgendwie in Zukunft zu verbessern. Ist wahrscheinlich nicht die schlechteste Wahl und so ein Tapetenwechsel wird vielleicht auch mal ganz gut tun. Wally Alves ist einer der beiden Ultimate Fighter Gewinner bei dieser Ausgabe und von Ultimate Fighter Brasil und hat danach gleich angekündigt, dass er ins Welterweight jetzt wechseln wird. Das Ganze fand ja im Middleweight statt, das Finale, und nach seinem Sieg jetzt gegen Marcio Alexandre Jr., besser bekannt als Lyoto, wechselt er jetzt direkt ins Welterweight. Er meinte, die Jungs im Middleweight sind einfach zu groß für mich. Ich kämpfe wieder im Welterweight, denn da fühle ich mich zu Hause. Ich glaube, dass wir auf Wally wirklich ein Auge haben müssen. Also wenn der jetzt noch ins Welterweight geht, dann ist das ein Contender. Also auch Jill Sullen hat das gesagt, in ein, zwei Jahren wird der Typ um den Titel kämpfen. Und die Performances, die ich bis jetzt von ihm gesehen habe, die unterstreichen eigentlich Jill Sullens Aussage. Da freue ich mich wirklich, was von dem kommt. Hoffentlich bleibt er fit. Dann wurde mittlerweile auch nochmal festgeschnürt, wie viele weitere UFC-Brasilien-Shows es in diesem Jahr noch geben wird. Ganze 4 sind das. Im September gibt es noch eine Show in Brasilien, im Oktober, im November und im Dezember. Natürlich nicht jetzt im Juli. Da ist ja Fußball-WM und im Juni natürlich auch nicht. Richtig festgelegt wurde bislang nur der 13.9. Da gibt's eine Fight Night in Brasilia. Dann gibt's am 25.10. den Pay-Per-View aus Rio. Und genau, die nächste Ultimate Fighter Season, die ist für 2015 geplant. Da wird's auch keine Änderungen geben. Es soll in Zukunft, und wie bislang ja auch, pro Jahr eine Ultimate Fighter Brasil Season geben. Und dabei soll's dann auch bleiben. War's das mit Brasilien? Ja, das war's mit Brasilien. Dann habe ich noch einen kleinen YouTube-Tipp für euch. Und zwar gibt's jetzt so eine Reihe, die nennt sich Static. Und die kommt auf Jay-Z's YouTube-Kanal. Jetzt weiß ich nicht genau, wie der heißt, aber das findet man mit Sicherheit. Und da wird so ein bisschen auf UFC-Rivalitäten geschaut. Jetzt in der ersten Folge hat man sich mit Anderson Silva gegen Jill Sonnen beschäftigt. 7-8 Minuten geht das Video und ist echt cool gemacht. Empfehle ich euch mal reinzugucken. Es wird auch noch Uriah Faber gegen Dominic Cruz geben. Es wird noch Mayhem Miller gegen Nick Diaz geben, Ronda Rousey gegen Misha Tate. Also dann sieht man praktisch immer die Kämpfer, wie sie miteinander ja so ihre Rivalität starten, und dann gibt's einzelne Interviews und so. Ihr kennt das, ist letzten Endes so eine Art Countdown-Show ist es nicht. Guckt's euch einfach mal. Static, lohnt sich. Wie gesagt, jetzt mit Anderson Silva gegen Jail Sonnen. Zum Schluss noch eine schlechte Meldung für alle Santiago Ponzinibbio-Fans, denn der hat sich verletzt, kann nicht am 5.7. in Las Vegas bei UFC 175 auf Idemar Alcantara treffen. Beim Jiu-Jitsu hörte Santiagos Trainingspartner irgendwie so ein Blobgeräusch im Knie, da muss irgendwas gerissen sein. Mittlerweile hat sich herausgestellt, Meniskusriss, ist natürlich scheiße. Idemar hat einen neuen Gegner, der heißt Kenny Robertson. Und da sind wir mal gespannt, wie der Kampf dann wird. Also Ponzinibbio gegen Alcantara, da hatte ich schon Lust drauf. Aber gut, jetzt ist es halt Robertson. Ist jetzt kein Weltuntergang, von daher kann ich damit gut leben. Fight Announcements, da sind wir schon. Rucki zucki, Mensch, heute ging es gar nicht so lang. Auch mal nicht schlecht. Und es gibt auch nicht allzu viele Fight Announcements, aber was den Frauenkampf bei UFC 174 angeht, da ging es drunter und drüber diese Woche. Deswegen kurz erklärt. Am 14.06. in Vancouver sollte eigentlich Jermaine de Randamy auf Milana Dudiva treffen. Jermaine de Randamy hat sich dann verletzt und im Laufe der Woche wurde dann für Milana Dudiva eine neue Gegnerin gesucht und gefunden, und zwar Valerie Letourneau oder so, Letourneau, keine Ahnung, aber irgendwie so in der Art wird sie wahrscheinlich ausgesprochen werden. Dann dachte man, okay, Problem gefixt, aber dann hat sich Milana Dudiva ebenfalls verletzt und jetzt heißt also der Kampf bei UFC 174 Elizabeth Phillips, denn die wiederum ist für Milana Dudiva eingesprungen, gegen Valerie Letourneau. oder was? Ja, also da übe ich nochmal mit dem Namen oder warte, bis UFC 174 stattfindet und guck mir dann ab, wie Mr. Goldberg die gute Dame ausspricht. Ja, also letzten Endes hat sich innerhalb von einer Woche der komplette Kampf geändert. Dann natürlich, Mensch, ich habe es ja vorhin schon angekündigt, ich habe es doch noch nicht vermeldet gehabt. Cole Miller fällt leider aus für seinen Kampf gegen Conor McGregor, UFC in Dublin am 19.07. Wie gesagt, kurz vorher bin ich da schon mal drüber gegangen. Er hat sich einen Bänderriss im rechten Daumen zugezogen. Ich habe aber auf einer anderen Seite auch gelesen, dass es im Handgelenk irgendein Problem geben soll. Also irgendwas hat er sich auf jeden Fall an der Hand getan. Es ist dieselbe Hand wie schon im Januar, da hat er sich ja mal die Hand gebrochen. Er muss jetzt 4 Wochen pausieren und er sagt auch, ich kann weder eine Faust machen noch zuschlagen. Und so kann ich einfach nicht gegen Conor McGregor kämpfen. Er hätte sehr, sehr gerne gegen ihn gekämpft, aber es geht halt einfach nicht. Und jetzt springt Diego Brandão ein, der ja auch als Hitzkopf bekannt ist. Und er meinte auch gleich mal vorneweg, dass McGregor behauptet, er wäre der Beste der Welt. Ist Bullshit, ist lächerlich. Ich werde ihm zeigen, wer der Beste der Welt ist. Also er beginnt schon diesen Trash-Talk mit Conor McGregor. Und ich denke mal, dass Diego Brandão da auch ein bisschen aggressiver in seiner Wortwahl sein wird. Diego Brandão ist ein Hitzkopf. Ich erinnere da nur an die Aktion, als er Dustin Poirier damit drohte, ihn abzustechen bei den Weigh-ins. Also da kommt was auf und zu. Ehrlich gesagt finde ich den Kampf fast geiler. Und er ist natürlich auch eine größere Chance für Conor McGregor, weil Diego Brandão höher gerankt ist und überhaupt gerankt ist. Von daher ist es ein cooler Kampf für Conor McGregor. Und wenn er das Ding gewinnt, dann Dustin Poirier. Wir haben es ja schon mal gehabt in einer unserer regulären Ausgaben. Das könnte toll werden. UFC 178, 27.09. in Toronto, haben wir vorhin auch schon gesagt. John Jones gegen Alexander Gustafsson. Und dann gab es auch noch viele Änderungen für die Fight Night in San Antonio am 28.06. Und zwar fällt Miles Jury verletzt aus und kann deswegen nicht gegen Abel Trujillo kämpfen. Da hätte ich mich natürlich drüber gefreut über diesen Kampf. Für Miles Jury springt jetzt Frank Trevino ein. Der sollte eigentlich auf Joe Ellenberger treffen. Jetzt trifft Joe Ellenberger allerdings auf Johnny Case, der sein UFC-Debüt feiern wird. Also nochmal zusammengefasst, am 28.06. die neuen Kämpfe Abel Trujillo gegen Frank Trevino und Joe Ellenberger gegen Johnny Case. Das war's für heute mit den News. Mehr habe ich nicht für euch. In dem Sinne wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende. Nicht vergessen, heute Nacht die Fight Night. Holt euch diesen verdammten Fight Pass. Es lohnt sich wirklich. Also ich bin absolut süchtig nach Fight Pass mittlerweile. Ich mache nichts anderes mehr, wenn ich Freizeit habe, außer Fight Pass gucken. Die 9 Euro lohnen sich mehr als alles andere auf der Welt, glaube ich. Also wirklich als alles andere. Ich übertreibe da auch überhaupt nicht. In diesem Sinne, tschüss.